Kundgabe 5849. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.01.1954. Liebe Gebote. Überwinden, der ich liebe. Wer sich nur meine Gebote der Liebe angelegen sein lässet, der lebt auch mir zum Wohlgefallen. Ich verlange nichts anderes von euch, als dass ihr euch zur Liebe gestaltet, weil ihr nur durch die Liebe euch vergöttlichen könnet, weil ihr nur durch die Liebe alle Kräfte in euch aufleben lasset, die durch eure einstige Sünde der Abkehr von mir euch verloren gegangen sind, die brach liegen in euch, bis ihr wieder seid, was ihr waret von Anbeginn. Liebe erfüllte Wesen, voller Licht und Kraft. Die Anforderungen, die ich an euch stelle durch meine Gebote der Gottes- und der Nächstenliebe, sind wahrlich nicht groß. Denn im Erdenleben habt ihr so viele Gelegenheiten, euch in Liebe zu betätigen. Sie treten gleichsam von selbst an euch heran. Und so wie ihr nicht euer Herz verhärtet, ist das Betätigen in Liebe für euch nicht schwer. Und es wird desto leichter sein, je mehr ihr eure Ich-Liebe überwindet. Also ist das Überwinden dieser die eigentliche Aufgabe für euch. Und diese Aufgabe müsstet ihr selbst erfüllen. Ihr müsstet an euch selbst arbeiten, kritisch euer Denken und Handeln betrachten und immer wollen, dass ihr das Rechte tut vor mir. Und dann werde ich euch auch mit Augen des Wohlgefallens ansehen und euch helfen, so ihr nur den Willen habt, mich nicht zu betrüben. Also die Liebe zu mir schon in euch aufgeflammt ist. Jederzeit werdet ihr wissen, was Recht und was Unrecht ist. Und es soll nun eure Ich-Liebe nicht so groß sein, dass ihr das Unrechte wählt, weil es für euch von Vorteil ist. Wer Recht zu wandeln wünscht, der denkt immer erst an mich und dann erst an sich. Und diesem wird es auch leicht fallen, seinem Nächsten Liebe zu beweisen. Mich und den Nächsten zu lieben ist das Grundgesetz, das sicher eine Wandlung des Wesens zur Folge hat. Und es schließen diese beiden Liebegebote alles in sich ein, was nötig ist für euer Ausreifen auf Erden. Denn wer die Liebe übet, erwirbt sich die Kraft von mir, die Arbeit an sich auszuführen. Wer die Liebe übt, der reifet auch an Erkenntnis. Und er lebt nun bewusst so, wie es mir wohlgefällt. Darum lehre ich immer wieder nur die Liebe und beauftrage auch meine Boten, des Liebegebotes als erstes und wichtigstes Erwähnung zu tun, weil ohne die Liebe kein Aufstieg denkbar ist, weil ohne die Liebe es keine Verbindung gibt mit mir, die aber unbedingt nötig ist, um Kraft zu empfangen, und weil ohne Liebe ihr in dem weiten Abstand bleibt, in den ihr durch euren einstigen Abfall von mir geraten seid. Ich aber will, dass ihr euch wieder vereint mit mir. Ich will, dass ihr euch wieder gestaltet zu göttlichen Wesen und ermahne euch daher immer nur, die Liebe zu üben und meines Wortes zu achten, das stets nur meine Liebegebote zum Inhalt hat und das zu befolgen eure Lebensaufgabe ist. Wollet ihr wieder eingehen zur Seligkeit. Amen.